Wollen wir noch eine Minute warten? Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Azak. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja. Okay, danke. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Miriam Räger. Konnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Miriam schreibt sich Miriam Okay. und Räger schreibt sich Räger. Rega. Frau Rega, wie alt sind Ja. Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 45 Jahre alt und ich bin geboren am 6. April 1981. Entschuldigung, sind Sie 45 Jahre alt? 45 Jahre, ja, Okay. 1981 geboren, ja. Wie groß sind Sie? 1,72 Meter. Wie viel wiegen Sie so seit? 65 Kilo. Okay. Ja, Frau Reiger, was kann ich für Sie tun? Ja, jetzt seit einigen Wochen bin ich sehr müde. Ich bin schnell erschöpft. Ich habe Sehstörungen. Und ganz klar, Moment. Ist der an? Der muss an. Der muss an. Also, okay. Ich habe auch Gangunsicherheit. Ich kann nicht gut gehen. Bin sehr unsicher beim Gehen. Und ja, ich habe kein gutes Gefühl im linken Unterschenkel, da kribbelt es sehr und ist so ein pelziges Gefühl, ein taubes Gefühl. Ja, es geht mir nicht gut. Könnten Sie Ihre Sehstörung genau beschreiben? Was haben Sie? Ich sehe Doppelbilder. Also nebeneinander sehe ich häufig Doppelbilder. Außerdem haben Sie Unterschenkel linksseitige Taubheitsgefühl. Ja, besonders links. Im rechten auch etwas, aber links viel mehr. Auf dem linken Unterschenkel an der Seite habe ich Taubheitsgefühl und es kribbelt und es ist so pelzig. Wie eine Ameise, wenn eine Ameise über die Haut läuft. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Frau Reger, sind diese Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam. Oder gab es einen Auslöser? Ich weiß es nicht. Also mein Partner hat gesagt, wir waren wandern vor einigen Wochen und da hatte ich einen Zeckenstich am Bauch. Und wir haben die Zecke entfernt und ich habe das beobachtet, da war aber nichts Auffälliges. Das war so vor 8 Wochen knapp oder 7 Wochen war das. Aber ich habe keine andere Erklärung, ich weiß nicht. Dieses Ereignis, vor das Ereignis hat vor acht Ja, ungefähr Wochen vor auch. 8 Wochen eine Zecke. Hatten Sie Unfällen, Verletzungen? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich bin zwar in den letzten Tagen mehrfach beim Gehen gestolpert, weil ich nicht so sicher gehe, aber ich habe mich dabei nicht verletzt. Entschuldigung, ich habe Ihren letzten Satz nicht Ich verstanden. bin in den letzten Tagen häufiger beim Gehen gefallen, hingefallen, weil Hm. ich unsicher bin. Aber ich habe mir keine Verletzungen zugezogen. Okay, ja, ich verstehe. Haben Sie im Laufe der Zeit einen anderen Arzt aufgesucht? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich dann jetzt zu meiner Hausärztin gehen nächste Woche, aber jetzt ist es seit gestern noch mal schlechter geworden und dann habe ich mir gesagt, jetzt gehe ich hier in dieses Krankenhaus und lass mich untersuchen. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen, Frau Reiger. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Medikamente eingenommen? Ja, ich muss regelmäßig Medikamente einnehmen für meinen Darm, weil ich eine chronische Darmentzündung habe. Und ich muss auch ein Medikament einnehmen für meine Schilddrüse. Ja, das ist sehr wichtig für uns, aber ich habe jetzt, nein, ich frage jetzt nach Ihren aktuellen Beschwerden. Da habe Gegen ich Sie hab ich etwas? keine Medikamente genommen. Nein, keine Okay. besonderen. Okay. Haben Sie im Laufe der Zeit Bewusstsein verloren? Nein. Leiden Sie an ihrer Haut Veränderungen? Hautveränderung habe ich nicht bemerkt. Nein. Okay, leiden Sie unter Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nein, nein, das habe ich nicht. Okay. Haben Sie Bewegungseinschränkungen? Nein, so direkte Bewegungseinschränkungen habe ich so nicht. Also, aber wie gesagt, mein Gefühl im Unterschenkel, besonders links, ist nicht so gut. Und beim Gehen spüre ich eine Unsicherheit. Also das hat sich schon verschlechtert. Insgesamt mein Gehen, meine Bewegung. Okay. Haben Sie im betroffenen Bereich Schwellungen oder Rötung oder Nein, offene Wunde bemerkt? Nein. habe ich nicht bemerkt. Okay. Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen? Nein. Okay, ist Ihnen schwindelig? Ja, manchmal ist mir schon etwas schwindelig, das kenne ich sonst nicht. Aber nicht immer. Aber manchmal ist das so, besonders wenn ich diese Doppelbilder sehe beim Sehen. Okay. Haben Sie in irgendwelche Körperteil Schmerzen gehabt? Nein, Schmerzen habe ich eigentlich nicht gehabt. Nein. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Nein. Nein. Sehr gut. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab- oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht gehalten. Ja, sehr gut. Wie ist Ihr Appetit? Der Appetit ist normalerweise ganz gut, aber so in den letzten Tagen habe ich so gemerkt, weil ich so müde und schlapp war, da war der Appetit nicht ganz so gut. Okay. Frau Reger, Sie haben gesagt, Sie haben diese Beschwerde seit einigen Wochen. Können Sie zu uns einen bestimmten Zeitraum, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Na, ich schätze mal so seit 4 Wochen. Sie haben kein Fieber, okay. Schlafen Sie gut? Ja, ich kann ganz gut schlafen, ja. Ja, sehr gut. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Sie haben Ja, etwas. ich hab seit ungefähr 10 Jahren eine chronische Darmentzündung. Ich glaube, die heißt Colitis ulcerosa. Und Woher das? dann habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Das sei so eine chronische Schilddrüsenentzündung. Auch seit ungefähr dieser Zeit ist das bekannt. Und da muss ich auch ein Medikament für nehmen. Ja, das sind die beiden Erkrankungen, die ich habe. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Seit wann haben Sie Schilddrüsenunterfunktion? Die auch seit 10 Jahren. Ja, okay. Ja, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich wurde im Alter von 10 Jahren als Kind am Blinddarm operiert. Und vor jetzt 15 Jahren, schätze ich, hatte ich einen Sportunfall. Da war mein Oberarm, mein rechter Oberarm, gebrochen. Also hier direkt am Oberarmkopf hieß es damals. Oberarmkopf, und das musste operiert werden. Noch etwas? Nein, sonst keine Operationen. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich nehme einmal für die Schilddrüse ein Jodtyrox. Jodtyrox heißt das. Dann nehme ich eine Tablette morgens. Kennen Sie Dosierung? Dahinter steht 75. Okay. Und dann nehme ich noch zurzeit Mesalazin. Mesalazin heißt das. Wie oft Dahinter nehmen steht 500. Und dann nehme ich morgens 2 und abends 2. Sie? Ja, ich habe das notiert. Und dann nehme ich noch Schaum, so kortisonhaltigen Schaum und Zäpfchen. Das ist Budes. Budes-Schaum heißt das. Budes. Und auch Budes-Zäpfchen nehme ich. Zurzeit aber weniger, weil im Augenblick ist das mit dem Stuhlgang ganz gut. Er ist kaum blutig. Ja. Wie oft wenden Sie Budes-Zäpfchen an? Ja, vielleicht 4-mal die Woche, pro Woche. Zurzeit. Sie haben gesagt, Schaum. Ja, ist auch Was? dieses Budes, gibt es auch als Schaum. Und das nehme ich auch an den After, rektal. Schaum, was bedeutet, ich habe nicht verstanden, Schaum. Schaum. Schaum ist so Eine, ähnlich wie wenn man sich Haare wäscht. Ein Shampoo, wie ein Schaum in den Haaren. ja, Ja, ich das ist Schaum. weiß. Und das ist so ein Schaum, der wird auch in den After eingeführt. Das ist Okay, ja. Budes-Schaum. Aber Buddha selbst ist anders. Ein Zäpfchen ist anders. Zäpfchen ist Okay. eben fester, ja. Okay. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Habe ich nicht. Sehr gut. Rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Nein. Ja, sehr gut. Ich gratuliere Ihnen. Trinken Sie Alkohol? Ich trinke vielleicht ein oder zwei Glas Wein pro Woche. Ich möchte wissen, ob Sie früher geraucht haben. Nein, ich habe noch nie geraucht. Okay. Nehmen Sie die bitte nächste Frage, nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Nein. Sehr gut. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater, der ist 71 Jahre alt, der hat hohen Blutdruck. Und worauf er besonders achten muss, ist, er hat eine an der Hauptschlagader im Körper, an der Bauchschlagader, hat er eine Erweiterung, eine Aussackung. Und deswegen muss sein Blutdruck immer genau kontrolliert eingestellt sein. Und man überlegt noch, ob er daran operiert werden muss. Das ist aber noch nicht entschieden, an dieser Aussackung. Die Bauchschlagader ist da wie ein Ballon. Ja, ich weiß. Und Was heißt Ihre ja, Haut und die Allergie? Mutter ist 69 Jahre alt. Vor 4 Jahren hatte die Mutter Eierstockkrebs. Das wurde operiert und auch noch bestrahlt. Aber es geht ihr ganz gut. Und sie hatte vor 15 Jahren eine Operation an der linken Hüfte, bekam sie ein neues Hüftgelenk wegen Arthrose. Sie sprechen über Ihre Mutter. Ja, Mutter. Gelenk, Hüftgelenk, Arthrose, Und ich habe noch eine okay. Schwester, die ist 43 Jahre alt, die ist gesund. Ich habe richtig verstanden. Ihre Eltern sind leben. Ja, die Eltern leben Okay. noch. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig und lebe mit meinem Partner zusammen. Haben Sie Kinder? Nein. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Busfahrerin. Busfahrerin. Okay. Frau Rega, haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Also die Arbeit als Busfahrerin ist schon stressig im Ja, Straßenverkehr. Das ist schon natürlich. stressig. Aber ich kann mich immer wieder ganz gut erholen davon. Ja. Ja, ich gratuliere Ihnen. Ja, Sie haben recht. Sie kontaktieren mir viele Leute. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Ich war in den letzten Monaten nicht im Ausland, nein. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin, glaube ich, vollständig geimpft. Da sorgt immer meine Hausärztin für und der Betriebsarzt. Da muss ich ja auch regelmäßig hin zur Untersuchung zum Betriebsarzt. Da werden alle notwendigen Impfungen, veranlasst. Ja, das ist sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Früher habe ich das gemacht, aber schon jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Okay. Ist Ihre Monatsblutung regelmäßig oder haben Sie Probleme beim Monatsblutung? Also die Monatsblutung ist immer etwas unregelmäßig. Die Frauenärztin sagt, das hängt mit der Colitis ulcerosa zusammen und mit den Medikamenten. Die ist nicht immer regelmäßig. Zwischen 4 und 6 Wochen. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Nein, nehme ich nicht. Ich komme damit zurecht und ich lasse das regelmäßig, gehe ich regelmäßig zur Frauenärztin zur Untersuchung. Und sie sagt, im Augenblick muss man da nicht unbedingt etwas behandeln. Ich habe das notiert, Frau Reger. Wir haben seit, ich kann nicht gucken. Ja, Ich habe meine wichtigsten Fragen gestellt. Frau Reger, möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ach so, mir fällt noch ein, jetzt auch seit ungefähr 2 Wochen ist mir aufgefallen, dass ich meinen Urin nicht mehr richtig halten kann. Das ist manchmal Ja. beim Wasserlassen, habe ich den Eindruck, kann ich das nicht beenden. Da kommt immer Urin hinterher. Das ist seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Können Sie wiederholen, bitte? Wenn ich auf Toilette gehe, Wasser lasse, Ja. kann ich das nicht stoppen, richtig, dass Hm. es dann weg ist, sondern es kommt immer noch Urin hinterher, es tropft hinterher, Hm, Teufel ja. nach. Es ist nicht, ja, der Verschlussmechanismus ist nicht mehr richtig. Haben Sie dagegen etwas gemacht? Bis jetzt noch nicht. Ich wollte, wie gesagt, ja, seit nächste Woche zu meiner Hausärztin gehen, aber bis jetzt nicht. Ich hatte Urlaub jetzt noch einige Zeit, deswegen, aber so hätte ich auch gar nicht arbeiten können als Busfahrerin. Ja, das ist eine schwierige Situation. Sie haben recht. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Hab im Augenblick 3 bis 5 Mal pro Tag Stuhlgang. Das ist aber für mich nichts Besonderes wegen der Darmentzündung. Aber das ist im Augenblick ganz gut, weil es kein Blut hat. Zurzeit habe ich keine blutigen Stühle. Also das ist für mich relativ normal. Ja, sehr gut. Haben Sie Blut im Urin bemerkt? Nein. Nein. Okay. Okay. Ja. Wie gesagt, ich habe meine wichtigsten Fragen gestellt. Okay, Möchten Sie noch gut. etwas hinzufügen, anderes? Nein, im Augenblick fällt mir da nichts mehr anderes ein. Dann haben Okay. Sie jetzt etwas Zeit, Herr Kollege, sich vorzubereiten. Übersetzen Sie die Patientensprache möglichst in medizinische Fachbegriffe. Ja? Und die anderen Kollegen, die zugehört und zugeschaut haben, haben vielleicht noch Ergänzungsfragen oder Verständnisfragen. Dann bitte ich Sie jetzt stellen. Frau Reiger, darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Leiden Sie auch eine Gedächtnisstörung und auch Konzentrationsstörung? Also Gedächtnisstörung nicht, aber ja, in den letzten Wochen, wo ich mich so müde und erschöpft gefühlt habe, habe ich auch schlechtere Konzentration. Herzrasen und Herzstolperung? Nein, Nein, das okay. nicht. Danke. Gut, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann lasse ich Sie jetzt einige Minuten in Ruhe und ich melde mich gleich wieder. Ja? Gut. Ist im Internet? Herr Kollege, wie sieht's aus? Ja. Ich kann anfangen. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen und möchte sie Ihnen vorstellen. Hatten Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Danke. Unsere Patientin heißt Miriam Reger. Sie ist 45 Jahre alt, 1,72 Meter groß und wiegt 65 Kilogramm. Frau Reger stellte sich heute aufgrund seit 4 Wochen bestehender, persistierender, langsam aufgetretener Fatigue und Diplopie bei uns vor. Nach Angaben der Patientin leidet sie außerdem unter linken Schenkel Hypostasie und Parästhesie. Ja, linker Unterschenkel. Ja, okay. Außerdem teilt die Patientin mit, dass sie vor 8 Wochen von einem Säckchen gestoßen wurde. Von einer Zecke, ja, Zecke, Eine ja, Säcke Zecke, ja. gestoßen wurde. Sie gab an, dass sie unter unsicher gehen leidet. Ja, Gangunsicherheit, kann man sagen, Gangunsicherheit. Gar Unsicherheit. Deswegen ist sie häufig gefallen. Okay. Trotzdem habe sie keine Verletzungen. Gut. Außerdem berichtete die Patientin über Urinärinkontinenz seit 2 Wochen. Ja. Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Die Fragen Verletzungen, Unfällen, Bewusstseinsverlust wurden verneint. Okay. Ja, in Bezug auf Erkrankungen leidet die Patientin seit 10 Jahren an Colitis ulcerosa und an Hypotyreose. Bei der Patientin wurde im Alter von 10 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Ja. Außerdem wurde bei der Patientin vor 5 Jahren nach einem Sportunfall wegen rechtzeitiger Humerusfraktur eine Operation durchgeführt. Ja, in diesem Falle Humeruskopffraktur. Ja, Humeruskopf. Sie sagte, das war ein Bereich des Kopfes, Oberarm Kopfes, Humeruskopffraktur. Neigt oft zur Dislokation. Deswegen muss man da manchmal operieren. Manchmal, nicht immer. Aber Gut, da wurden Sie der Patient operiert. hat diese Information. Ja, die Patientin hat gesagt, es war der Oberarm am Kopf gebrochen, Oberarm Kopf. Und dann Ich sagen habe wir ja, wie vergessen. Sie ja sagten, Humeruskopffraktur. Es ist keine Humerusschaftfraktur im Schaft, sondern im Kopf. Gut, Das waren die Operationen, ja. Bezüglich der Medikation nimmt sie Iotrox 75 Mikrogramm einmal täglich, Ja. Metolosin 500 Milligramm zweimal morgens, zweimal abends Okay. ein. Außerdem wendet die Patientin Budesonide und Budesepsin viermal pro Woche an. Zurzeit, ja, zurzeit. Sie hat berichtet, glaube ich, wenn es schlimmer ist mit der Colitis ulcerosa, dann wird sie die Einnahme täglich machen wahrscheinlich, aber zurzeit viermal. Im Augenblick ist das relativ stabil, das Bild. Ja, gut. Nicht regelmäßig, ja. Bei der Patientin sind keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Ja. Sie ist nicht Raucherin. Ja. Er trinkt, nein, sie trinkt ein bis zwei Gläser Wein pro Woche. Ja. Drogenkonsum wurde verneint. Sein Vater leidet an, Ihr Vater, ihr Vater. ja, ihr Vater leidet an Aortaneurysma. Ihre Mutter leidet Der Vater an. hat, aber noch eine Erkrankung, noch eine chronische Erkrankung. Der Vater. Er hat noch hohen Blutdruck. Ja, Entschuldigung. Ihr Vater leidet an arterieller Hypertonie. Und an einem, wie Sie sagten, Bauchaortenaneurysma. Ja? Bauchautonomismus. Ein Aneurysma der Bauchaorta, der Aorta abdominalis. Ne? Ja? Das ist das Aneurysma. Ja, und das, wie die Patientin wohl geschildert hat, das wird zurzeit regelmäßig beobachtet mit Ultraschall. Und zurzeit operiert man das nicht, aber es kann sein, dass er daran operiert werden muss noch. Können wir sagen, für Aneurysma eine chronische Erkrankung oder? Das ist im Augenblick, denke ich, eine chronische Erkrankung. Er hat das wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Es ist jetzt erst entdeckt worden. Das würde ich ruhig sagen. Das ist ein Bauchaortenaneurysma und das im Augenblick konservativ behandelt wird, nicht? Ohne Operation. Ne? Okay, Gut. okay. Und die Mutter? Ihre Mutter leidet an Ovarialkarzinom. Deswegen wurde bei ihr eine Operation durchgeführt. Ja. Nach Operationen. Wie alt ist die Mutter und wann war das Ovarialkarzinom? Zurzeit ist sie 69 Jahre alt. Ja. Aber im Alter von 50 Jahren. Ja, das war vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, also Ja, im Alter entschuldigung. von 65 Jahren. Vor 4 Jahren wurde die Diagnose Ovarialkarzinom gestellt und es wurde eine Operation durchgeführt. Und was wurde noch gemacht? Ich habe vergessen, aber Eine nach der Bestrahlung. Operation. Eine Ja, Bestrahlung. danke. Postoperativ, also eine Radiatio. Ja, oder ja, Radiatio. Nach der Gut. Und was Operation. hatte die Mutter noch? Ja, bei der Mutter wurde im Alter von 50 Jahren Ja. eine Hüftgelenkarthrose, Hüftgelenk, Coxarthrose Ja. festgestellt. Und dann wurde sie operiert. Ich habe nicht Zeit geschrieben. Ja, die Mutter wurde vor 15 Jahren, vor 15 Jahren, wie wegen einer Coxarthrose operiert und man bekommt meistens dann eben ein sogenanntes, eine künstliche Hüfte, ja, eine TEP, Totalendoprothese der Hüfte, ist meistens die Therapie wegen Coxarthrose. Ne? Gut, hat die Patientin Geschwister? Ja, die Patientin hat eine Schwester. Ja. Sie ist gesund. Die ist gesund. Ja. Gesund. Okay. Jetzt frage ich Sie, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, Herr Oberer, meine Verdachtsdiagnose oder die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Lyme-Borreliose. Eine Neuroborreliose, ja. Neuroborreliose, wahrscheinlich. Neuroborreliose. Ja, was käme differenzialdiagnostisch in Betracht? Ja, als Differentialdiagnosen kommen eine Hirntumore oder eine Multiple Sklerose. Ja, Enzephalomyelitis, ja, Enzephalomyelitis multiple Sklerose, ja. Wenn die Patientin in der Anamnese nicht den Zeckenstich erwähnt hätte, ja, wäre wahrscheinlich der erste Verdacht auch auf eine Enzephalomyelitis gefallen. Dafür sprechen die Visusstörungen, die Doppelbilder, die Diplopie, die Parästhesien am besonders linken Unterschenkel, die Gangunsicherheit, die Urininkontinenz. Das sind, denke ich, mitunter alles Symptome, die natürlich auf eine systemische Erkrankung hinweisen können. Ne? Meinen Sie, Enzephalomyelitis, die andere Namen, Multiple Sklerose oder? Enzephalomyelitis disseminata ist ja eigentlich der Begriff. In Deutschland sagen viele Leute auch Multiple Sklerose. Ja, Multiple Sklerose. MS abgekürzt. Aber meistens ist es doch die Enzephalomyelitis disseminata. Was würden Sie jetzt diagnostisch vorschlagen? Ja, sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zunächst bei der Patientin die Vitalparameter kontrollieren und eine körperliche Untersuchung durchführen. Ja. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich eine nörologische Untersuchung durchführen. Okay, und jetzt nach der körperlichen Untersuchung, die ja ganz wichtig ist, was würden Sie eventuell an apparativer Diagnostik machen? Nach der Das ist jetzt körperlichen so ein Untersuchung. bisschen eine Fachprüfung, aber Ja, ich ja. würde auf alle Fälle, Sie müssen ja einmal die Sache mit der Neuroborreliose, okay, das kann sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Enzephalomyelitis müssen Sie ausschließen oder diagnostizieren. Was bietet sich da an? Ja, zur weiteren Abklärung würde ich eine Likör-Untersuchung, Ja, okay. Cerebrospinalflüssigkeit. Liquor ist sicherlich auch sinnvoll, aber heutzutage, glaube ich, ist der Goldstandard ein MRT. MRT, Magnetresonanztomographie. Weil im MRT können Sie sehr gut sogenannte Entmarkungsherde sehen, im Bereich des Rückenmarkes, also ein MRT des Schädels und der Wirbelsäule auf alle Fälle würde ich machen, also um das Rückenmark darzustellen. Und da gibt es im MRT so Befunde, sogenannte Entmarkungsherde. Und das ist heutzutage, glaube ich, der Goldstandard der Untersuchung in der Enzephalomyelitis-Diagnostik. Liquorpunktion sicherlich auch ein Bein, das war früher sicherlich viel wichtiger, aber heute mit MRT, glaube ich, ist das MRT heute ein Goldstandard, ne? Das man versuchen sollte, wenn man ein MRT zur Verfügung hat. Ja, hat ja nicht jede Klinik sofort. Und Außerdem ist das sehr einfach. Die Labordiagnostik ist sicherlich wichtig, was bezüglich der Borrelien-Symptomatik. Diese Dinge muss man natürlich parallel laufen lassen. Aber ich denke, wichtig ist, dass Sie an beide Dinge denken, dass Sie beides auch in Ihre Diagnostik mit einplanen und zu gucken. Vom Alter her, sprich, kann das durchaus für eine Enzephalomyelitis sprechen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Lebensabschnitt zum ersten Mal an einer MS erkranken. Ja, man muss gucken. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, Ich danke, mich. finde, das haben Sie sehr gut gemacht, sehr ruhig gemacht, systematisch. Und Danke. Sie können die ganz wesentlichen Fachbegriffe kennen Sie. Im Nachhinein so ein bisschen nochmal, Sie hatten, glaube ich, nicht genau gefragt nach Stuhlgang und Wasserlassen. Ja, ich habe Das recht. habe ich so ein bisschen als Patientin geholfen. Mir ist noch aufgefallen, dass ich nicht das Wasser richtig halten kann. Also, dass Sie das möglichst auch gerade, was die Colitis angeht, nochmal fragen, wie oft haben Sie zurzeit Stuhlgang? Und natürlich auch, haben Sie Probleme vielleicht mit dem Wasserlassen bezüglich der Miktion? Weil das ist schon natürlich eine wichtige anamnestische Angabe, dass die Patientin sagt, ich kann auch nicht mehr gut meinen Urin halten. Ja, das konnte ich bisher, war das kein Problem, konnte ich. Ja, Okay. ich Haben Sie verstehe. bald einen Prüfungstermin? Ja, ich habe sehr lange seit September, 30. September. 30. September. Okay. Was haben Sie bisher welchem Fachgebiet haben Sie bisher gearbeitet? Allgemeinmedizin. Allgemeinmedizin. Ja, gut. Ja, ist wichtig. Die Allgemeinmedizin ist wichtig. Ja, ich glaube in Deutschland auch. Ja. Alles gut. Ja, schön. Dann erstmal danke. Wir können gerne nächste Woche wieder Donnerstag uns verabreden. Vielen Dank. 18 Uhr. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal allen einen schönen Abend noch. Und Ihnen auch. ich sage bis nächste Danke. Woche. Ja, gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.